Zeichne auf. Was ist das? Ach, man muss doch nicht mehr schicken. Okay, gut, dann. Warte. Was sind wir? Gut, das ist die Nummer. Ja? Das ist recht. Recht sehen. Nehmt ihr damit auch auf? Nur damit? Nein, mit auch mit der Speicherkarte, ja. So. So, warte einen Moment. Mach mal das Mikrofon an. Ich hab mir nicht schon angerufen, dass ich gewartet auf euch. Dieses Telefonat kostet 10,4 Cent pro Minute. Warte, Klaffi, komm, seid jetzt leise. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله الشيخ محمد كيف حالكم؟ الله يحييك بخير والحمد لله الله يجزيكم خيرا الله كيف حالكم؟ الله يبارك فيكم معكم إخوانكم من ألمانيا أهلا وسهلا حياكم الله أعتذر يا شيخ عن التأخير حصل عندنا عطل في الهاتف فكان لازم أن نصلحه أولا الله يوفقنا خير إن شاء الله الله يبارك استبطعتكم قلت لا ما ادري ايش اللي حصل الحمد لله الله يجزيكم خيرا يا شيخ الله يحفظك وياكم حياكم الله الله يبارك فيكم تريدون ان نبدا ان شاء الله نبدا ان شاء الله يا شيخ وما ادري ايش طريقه الترجمه قال لي الشيخ عبد الرحمن انكم تاخذون جمله جمله يعني ان شاء الله لن اطيل يعني يكون قليلا ثم تترجم ثم نواصل ان شاء الله تعالى إن شاء الله الله يبارك فيكم لكم أن تبدأوا والله يحفظكم لكن الله يحفظك يعني أحرص وجزاكم الله خير كنت ترجمة يعني في ما في على قدر المعنى الذي أقصده أنا نعم يعني لأن بعض الإخوة سامحهم الله أحيانا يزيد كلام من عنده ويأتي بأشياء ألاحظه يعني فما ينبغي إلا أن يكون لا يعني نفس الفكرة التي أقولها تنقل عني جزاك الله خيرا لا يكون ذلك بإذن الله هذه الترجمة أمانة في عنقي بارك الله فيك سلمك الله جزاكم الله خيرا شيخنا لكم أن تبدأوا حفظكم الله إن شاء الله نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أولا أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فمن فضل الله سبحانه وتعالى علي أن ييسر لي الحديث مع إخواني الذين هم في ألمانيا وهذه نعمة من الله عز وجل ونسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا وأعمالكم في ميزان حسناتنا وأن يغفر لنا وأن يجعلنا متعاونين على البر والتقوى تفضل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما ما بعد الشيخ محمد الحميد مقالت على انبذار بقنزا فوتو أكمل خطبة الحاجة عند الله عز وجل لوبت وانت انو لوبت هاي الفيلم بروفيت صلى الله عليه وسلم بات اسم عند خطبة الحاجة دي بكانت اسم Dann sagte er, es gehört zur Gunst von Allah Azza wa Jal für mich und zu seinen Wohltaten, dass er mir erleichtert und mir erlaubt, heute mit meinen Brüdern in Deutschland zu sprechen. Nein. Ma kalimati ma'akum ayyuhal ikhwa al-kiram hawla suratin min suri al-kitab al-aziz ألا وهي سورة العصر. وكتاب الله عز وجل أنزله الله عز وجل ليكون هدى للناس، وحثنا ربنا سبحانه وتعالى على تدبره والنظر في معانيه كي نتعلم ونعمل، كي نتعلم ونعمل بما علمناه من كتاب ربنا عز وجل. Der Sheikh Magallah Tanbevan sagt, worüber wir heute reden wollen, was das Thema dieses Vortrags ist, ist eine der Surah aus dem mächtigen Buch, aus dem Koran, und zwar Surah Al-Asr. Er sagt, und Allah Azza wa Jal hat den Koran herabgesandt, damit wir ihn verstehen, damit wir versuchen, ihn zu verstehen und nach dem zu handeln, was in ihm steht. نعم. وهذا الكتاب العزيز كتاب ربنا سبحانه وتعالى هو نورنا وفيه نجاتنا وفلاحنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما قاله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فالكتاب العزيز هو النور المبين، وهو الذي يجب علينا الاستمساك به والعمل بما فيه وبما جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. Er sagt, und dieser gewaltige Koran, dieses Buch unseres Herrn, hat uns gegeben als ein Licht von ihm. Und in diesem Buch ist unsere Errettung und unser Erfolg. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, ich habe euch zwei Dinge hinterlassen, wenn ihr daran festhaltet, würdet ihr niemals irre gehen, das Buch von Allah und meine Sunna. Also, sagt der Sheikh, müssen wir festhalten an dem Koran, dem Buch von Allah und an der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Naam. ونبدأ في تفسير هذه السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يروى عن الشافعي رحمه الله أنه قال: لو لم ينزل الله تعالى على عباده إلا هذه السورة لكفتهم، لو لم ينزل الله على عباده إلا هذه السورة لكفتهم، وذلك لما اشتملت عليه من بيان أسباب الفلاح للعبد. نعم. Und sagt, also beginnen wir mit dem Tafsir dieser edlen Sura, in der Allah Azza wa Jal gesagt hat, nach Bismillahirrahmanirrahim, wal-Asr, bei der Zeit, innal insana lafi khusr, wahrlich, der Mensch ist im Verlust, illa alladhina amanu wa aminu s-salihat, außer diejenigen, die glauben und Rechtschaffenes tun, wa tawasaw bil-haq, wa tawasaw bil-sabr, und die sich gegenseitig zur Wahrheit und die sich gegenseitig zur Geduld anhalten. Der Sheikh sagt, es wird von Imam Shafi'i, möge Allah seine Erbarmen, überliefert, dass er gesagt hat, hätte Allah keine Sura außer dieser herabgesandt, auf die Menschen abgesandt, dann würde sie ihnen genügen. Und dies, sagt der Sheikh, weil sie die Gründe für den Erfolg und die Glückseligkeit umfasst. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. وهذا قسم من ربنا سبحانه وتعالى، أقسم بالعصر الذي هو الزمان، أو بالعصر الذي هو وقت العصر الذي هو آخر النهار، على ما نقله أهل التفسير في معنى هذه الآية الكريمة، أن الله قال والعصر، فإما أن يكون الزمان كله، أو المقصود العصر الذي هو وقت العصر. Sagt Allah Azza wa Jalla, hat gesagt, Bismillahirrahmanirrahim, wal Asr, bei der Zeit. Er sagt, und das ist ein Schwur von unserem Herrn, mächtig und ruhmreich ist er. Und einige von den Gelehrten sagen, mit Al-Asr ist die Zeit gemeint, allgemein, dass er sagt, beide Zeit. Und einige von den Gelehrten haben gesagt, damit ist die Zeit von Salat al-Asr gemeint, die Zeit vom Nachmittagsgebet am Ende des Tages. Naam. يعني وقت العصر بارك الله فيك وقت العصر يعني ساعات العصر الذي هو آخر النهار أو الزمان كله ثم إن الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه يقسم بالعصر يقسم بالفجر بالليل بالشمس بالقمر والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والضحى والليل إذا سجى فالله تبارك وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه أما نحن فلا يجوز لنا أن نحلف ونقسم إلا بالله عز وجل. Er sagt, und Allah Azza wa Jal steht es zu, bei all seinen Geschöpfen zu schwören, bei denen er schwören will. Wie Allah Ta'ala im Koran geschworen hat, beim Tag und bei der Nacht und bei der Sonne und bei der Zeit und eben bei Al-Asr. Wie Allah Ta'ala etwa gesagt hat, وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا, was er bei der Sonne geschworen hat. Sagt, und was die Menschen angeht, was die Diener angeht, so dürfen sie nur bei Allah Azza wa Jalla alleine schwören. Na. وقد بين العلماء أن الحلف بالنسبة للعبد الحلف بغير الله من صور الشرك الأصغر فلا يجوز للعبد أن يحلف ويقسم إلا بالله تبارك وتعالى وإذا قلنا إنه من الشرك الأصغر لا يعني أن نستهين به بكونه أصغر فإنه من جملة الشرك بالله عز وجل والشرك بالله عز وجل هو أكبر الكبائر ولو كان من نوع الشرك الأصغر ولو كان هذا الذي وقع فيه العبد من الشرك الأصغر فقد وقع في أكبر الكبائر وهو الشرك بالله عز وجل ولا يعني كلامنا هذا أن من حلف بغير الله فقد خرج من الملة لا إنما ارتكب كبيرة وعليه أن يتوب منها وهو بخلاف الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة بحيث أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله تعالى فذاك النوع مخرج من الملة أما الحلف بغير الله فلا يعتبر العبد كافرا بالشرك الأصغر إنما يعتبر ارتكب كبيرة من الكبائر. Er sagt, und die Ulama, die Gelehrten, haben erklärt, dass bei etwas anderem oder bei jemand anderem außer Allah zu schwören, zum kleinen Schirk gehört. Dass es zu den Formen des kleinen Schirk gehört. Der Sheikh sagt, und wenn wir sagen zum kleinen Schirk, heißt das nicht, dass wir das auf die leichte Schulter nehmen. Denn auch wenn es nur zum kleinen Schirk gehört, so gehört es doch allgemein zum Schirk, der die größte aller Sünden ist. Und das ist die Pflicht von demjenigen, der das tut, der bei jemandem und etwas außer Allah schwört, davon Taube zu machen, davon zu bereuen. Er sagt, aber dieser kleine Schirk lässt einen nicht vom Islam abfallen und aus dem Raum des Islams hinauskommen, wie es bei dem großen Schirk geschieht, der bedeutet, dass man eine der Formen der Anbetung jemandem außer Allah Azza wa Jal, dass man eine der Formen der Anbetung einem außer Allah Azza wa Jal zugesteht und jemand außer Allah Ta'ala anbetet. Aber dennoch ist es eine der großen Sünden. Na'am. فعلينا أن نحذر هذا الحلف بغير الله. فمن الناس من يحلف بالأمانة، من يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، من يحلف بالكعبة، بغير ذلك، بل بعضهم يحلف بابنه أو بأبيه. فكل هذا داخل في الشرك الأصغر. Er sagt, also müssen wir uns in Acht davon nehmen, dass wir bei etwas oder jemand außer Allah Ta'ala schwören. Sagt, wie einige von den Menschen, die bei der Treue schwören oder beim Propheten sallam oder bei der Kaaba oder bei ihren Kindern oder ihrem Vater. Von all dem, sagt er, müssen wir uns fernhalten. Na. هذا هو القسم الذي أقسم الله به والعصر فأقسم على ما بعده إن الإنسان لفي خسر يعني أن جميع بني الإنسان خاسرون جميع بني الإنسان خاسرون وفي خيبة وخسران إلا من ذكر الله عز وجل صفاتهم في الآية الثالثة، وسنبينها إن شاء الله تعالى، يعني نبين الصفات والأسباب التي بها ينجو العبد من الخسارة، وإلا فكل الناس خاسرون ما لم يعملوا بهذه الأسباب وهذه الصفات التي ذكرها الله تعالى في الآية الأخيرة. Sagt, das ist also der Schwur, dass Allah Ta'ala gesagt hat, wal Asr, bei der Zeit oder bei der Zeit des Nachts des Gebets. Er sagt, und das, wobei, weswegen Allah Ta'ala geschworen hat, ist das, was danach folgt. Inna al-insana lafi khusr, wahrlich, der Mensch ist im Verlust. Er sagt also, das heißt, dass alle Menschen verloren sind und im Verlust sind. Außer, sagt er, diejenigen, die die Eigenschaften und die Merkmale besitzen, die im nächsten Vers, im dritten Vers, erwähnt sind. Er sagt, und wir werden diese Eigenschaften erklären. Er sagt, so, ansonsten sind alle Menschen verloren. Außer eben diese, die diese Eigenschaften besitzen. Na. Inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil-haqqi wa tawasaw bil-sabr. Fadhakara سبحانه وتعالى أربعة أمور بها يكون العبد مفلحا. الأول إلا الذين آمنوا، الإيمان هو أول الأسباب التي بها ينجو الإنسان من الخسارة ويكون بإذن الله تعالى من الرابحين. والإيمان، الإيمان بكل ما يجب الإيمان به، وأركان الإيمان كما نعلم هي ستة أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. تفضل. الشيخ محمد الله بن زاكت. الله عز وجل زاكت: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Außer diejenigen, die glauben und die Rechtschaffenes tun und dies gegenseitig zur Wahrheit und dies gegenseitig zur Geduld anhalten. Er sagt, also ist das erste dieser Merkmale, die Allah Ta'ala erwähnt, Al-Iman, der Glaube. Und zwar der Glaube an alles, was Allah und sein Gesandter berichtet und von dem sie informiert haben. Er sagt, und Arkan Al-Iman, die Säulen des Glaubens, sind, wie wir wissen, sagt der Sheikh, sechs. Dass du glaubst an Allah und an seine Engel und an seine Gesandten und an seine Bücher und an den Tag der Auferstehung und an Al-Qadar, an die Vorherbestimmung des Guten und des Schlechten. Na. وإذا تأملنا لرأينا أن الله سبحانه وتعالى بدأ بالإيمان الذي يتعلق بالقلب، وصلاح القلب هو الأساس، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح القلب أولا والذي يثمر العمل، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله. Sagt, und wenn wir uns diesen Vers genau ansehen, dann sehen wir, dass Allah Azza wa Jal mit dem Iman begonnen hat, mit dem Glauben. Und der Glaube ist im Herzen, im Qalb. Er sagt, und das ist ein Hinweis darauf, dass die Rechtschaffenheit des Herzens und die Ordnung des Herzens die Grundlage und das Fundament ist. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Ala inna fi jasadi mudgha idha salahat salaha al-jasadu kullu wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu. Er hat gesagt, wahrlich, im Körper gibt es einen Fleischklumpen. Wenn er in Ordnung ist, ist der ganze Körper in Ordnung. Und wenn er nicht in Ordnung ist, dann ist auch der ganze Körper nicht in Ordnung. Er sagte, ala wa hiya al-qalb. Er sagte, wahrlich, das ist das Herz. Also, dass die Ordnung und die Rechtschaffenheit des Herzens an erster Stelle steht und das Fundament ist. Na. ثم تعالوا بنا لنتأمل في أركان الإيمان الستة. الإيمان بالله عز وجل. فإن الإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته هو الإيمان بأسمائه وصفاته، الإيمان بوجود الله عز وجل. يؤمن العبد أن الله موجود سبحانه وتعالى، ويؤمن بربوبيته أنه هو الرب الخالق الرازق المدبر لهذا الكون، وبألوهيته كذلك بأنه لا إله إلا الله ولا يستحق العبادة أحد سواه سبحانه وتعالى، فلا بد من هذا كله. وأيضا كما قلنا يتضمن الإيمان بأسماء الله وصفاته، فيؤمن العبد بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة، ويؤمن بها وبمعناها. وأسماء الله عز وجل كثيرة لا يحصي عددها إلا الله عز وجل، وأما المعلوم لدينا منها فهي 99 اسما، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وكما قلت أسماء الله المعلومة هي 99 أو 99، وهناك سواها أسماء لا يعلمها إلا الله عز وجل. ودليل ذلك دعاء فيما ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا هو الشاهد، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالله عز وجل له أسماء أخرى غير 99 اسما لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، فعلى العبد أن يؤمن بهذه 99 وبغيرها مما لا يعلمه، ويوقن أن الله له أسماء يعلمها هو سبحانه وتعالى. تفضل. Dann sagte der Schumann Gelotte in Bivan: Also lasst uns diese Säulen des Glaubens, die Arkan vom Iman, genauer ansehen. Erstens, al-Imanu billah, der Glaube an Allah. Sagt, das beinhaltet den Glaube an Wujudillah, an die Existenz von Allah. Dass man daran glaubt, dass Allah Ta'ala da ist, dass Allah Ta'ala existiert. Und weiterhin beinhaltet dies den Glauben an seine Rububiyya, an seine Herrschaft. Das heißt, dass Allah Azza wa Jal der Schöpfer und der Lenker und der Versorger von allem und vom Universum ist. Und es beinhaltet seine Uluhiyya, seine Anbetung, La ilaha illallah. Dass man dann glaubt, dass keiner verdient angebetet werden außer Allah und dass man keinem eine Form der Anbetung darbringen darf außer Allah Ta'ala. Und es beinhaltet auch Al-Iman bil Asma wa Sifat, der Glaube an die Namen und Eigenschaften von Allah, die im Koran und in der Sunna erwähnt sind, dass du an diese Namen und Eigenschaften glaubst und an ihre Bedeutung. Er sagt, und die Namen von Allah Azza wa Jal sind zahlreich. Er sagt, aber wir kennen davon 99, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Allah hat 99 Namen, 100 außer einem. Sheikhan ahsan alaikum, ma'na ahsaha fil hadith. في الحديث معنى كلمة أحصاها، ما المقصود بها هنا؟ الصوت يتقطع يا شيخ. نعم، أقول الله يحفظكم، في الحديث الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة، ما هو المقصود بالإحصاء؟ نعم، هنا من أحصاها يعني علمها وحفظها وعمل بمقتضاها، عمل بمقتضاها يعني لما يعلم أن الله مثل العزيز فيخاف منه، يعلم أن الله رحيم يتعرض لله عز وجل لرحمة الله بالعمل الصالح، وإذا علم أن الله شديد العقاب يخاف منه فينكف عن المعاصي، ما هو فقط يعني يجمعها ويحفظها بصدره وينتهي، لابد يعمل بمقتضى هذه الأعمال، يعلم أن الله جبار وينتقم من الظالمين فيخشاه ويتجنب حدوده سبحانه وتعالى التي حرمها، وهكذا ويتعرض لرحمة الله حينما يعلم أن الله هو الرحيم الكريم، ويوقن بأن الله مع الصابرين فيصبر، ويعلم أن الله مع الصابرين معهم بتأييده ونصرته لهم وهكذا. بارك الله فيكم. وفيكم. تفضل. أزكت أزو hat Allah Ta'ala zahlreiche Namen. Aber wir kennen davon 99, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Allah hat 99 Namen, 100 außer einem. Wer sie erfasst, tritt ins Paradies ein. Der Sheikh sagt, als Verdeutlichung, als Erklärung, sagt, und mit erfasst ist nicht gemeint, dass er sie einfach auswendig lernt und in seinem Herzen hat, sondern dass er die Bedeutung dieser Namen kennt. Und dass er nach dem handelt, was diese Namen von ihm erfordern. Er sagt zum Beispiel, du weißt, zu dem Namen von Allah gehört Al-Aziz, der Allmächtige. Also heißt das, der Name erfordert von dir, dass du ihn fürchtest, weil er der Allmächtige ist. Und du weißt, zu seinem Namen gehört Al-Rahim, der Barmherzige, der Al-Abama. Dass du seine Barmherzigkeit suchst, indem du Rechtschaffenes tust. Und dass du weißt, dass zu Namen von Allah gehört Shadid al-Iqab, derjenige, der hart bestraft, dass du dich fürchtest vor seiner Strafe, oder dass du weißt, dass Allah Ta'ala mit den Geduldigen ist, dass du ihn bittest um seine Unterstützung, dass du weißt, dass Allah Ta'ala die Geduldigen unterstützt und mit ihnen ist. Sagte, und es gibt andere Namen, die wir nicht kennen. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Dua, im Bittgebet gesagt hat, dass der Prophet im Dua, im Bittgebet gesagt hat, أسألك بكل اسم هو لك. Ich bitte dich mit jedem Namen, den du hast, سميت به نفسك, den du dir selbst gegeben hast, أو علمت أحد من خلقك, oder den du einem deiner Geschöpfe gelehrt hast, أو أنزلته في كتابك, oder den du in deinem Buch hart gesandt hast. Und er sagte der Prophet أو استأثرت به في علم الغيب عندك, oder den du in deinem verborgenen Wissen dir den Geschöpfen vorenthalten hast. Der Sheikh sagt, und das ist der Hinweis in diesem Hadith, dass er gesagt hat, dass er Namen hat, die er den Geschöpfen vorenthalten hat, die die Geschöpfe nicht kennen. Naam, Sheikh. Naam. An tu'mina billah wa malaikatihi. Min arkan al-iman, aydan al-iman bil-malaika عليهم السلام، وأن الله تعالى خلقهم من نور. يعني نؤمن بكل ما جاءنا من أخبار تتعلق عن الملائكة في خلقهم، أن الله خلقهم من نور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم كثر لا يعلم بعددهم إلا الله عز وجل، وأن لهم أعمال مختلفة ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. منهم جبريل عليه السلام وهو أفضلهم المكلف بالوحي، ومنهم ميكائيل المكلف بالمطر، ومنهم إسرافيل المكلف بنفخ الصور، ومنهم مالك خازن النار، ومنهم يعني العدد الكثير الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه بعض أسمائهم. وبالمناسبة ما يقال عن ملك الموت أن اسمه عزرائيل، هذا لا يثبت ولا يصح. فنؤمن بالخلاصة، نؤمن بكل ما ورد عن الملائكة في كتاب الله وفي صحيح السنة. تفضل. Sagt, und die zweite Säule, الإيمان بملائكة, dass man an seine Engel glaubt, an die Melaike von Allah Azza wa Jal, dass man an alles glaubt, was über sie berichtet ist, über ihre Schöpfung, wie etwa über ihre Schöpfung berichtet ist, dass sie aus Licht erschaffen sind, wie über sie berichtet ist und überliefert, dass sie alles tun, was Allah ihnen befiehlt, und sie sich Allah Ta'ala nicht widersetzen, seinen Befehl nicht widersetzen, wie etwa, dass ihre Anzahl zahlreich und groß ist, dass wir an die Engel im Allgemeinen glauben und an die im Besonderen, die erwähnt sind, wie etwa Jibril, der beste und größte von ihnen ist, dem Allah Ta'ala die Offenbarung aufgetragen hat, oder Mikael, dem Allah Ta'ala die Verantwortung für den Regen übertragen hat, oder wie etwa Israfil, der am Tag der Auferstehung in das Zor blasen wird, in das Horn blasen wird zum Beginn vom Tag der Auferstehung, wie etwa Malik, den Wächter des Höllenfeuers. Er sagt uns, wo wir schon gerade dabei sind, was erwähnt wird, sagt der Sheikh, dass der Engel des Todes Israel heißt, sagt, das ist nicht überliefert und dafür gibt es keinen Beweis. Er sagt also, dass wir im Allgemeinen an alles glauben, was über die Engel überliefert ist. Na. وبالمناسبة أيضا حتى اسم رضوان أنه من أنه اسم لخازن الجنة فلا يثبت أيضا أضف هذه المعلومة. Er sagt und weiterhin, wo wir schon dabei sind, auch was erwähnt wird, dass der Wächter des Paradieses Ridwan heißt, sagt auch dies ist nicht in den Beweisen überliefert. نعم. ملائكة وكتبه كذلك من أركان الإيمان الإيمان بالكتب المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمعلوم لدينا صحف إبراهيم ونزلت على إبراهيم عليه السلام والتوراة وأنزلت على موسى عليه السلام والإنجيل وأنزل على عيسى عليه السلام وقبل ذلك أيضا الزبور أنزل على داود عليه السلام والقرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهناك من الكتب الأخرى التي لا نعلمها والمعلوم لدينا إذن هذه الخمسة فنؤمن بالخمسة ونؤمن بغيرها مما أنزل الله عز وجل وإن كنا لا نعلم أسماءها وما يعني فيها وما اشتملت عليه لكن نؤمن أن هناك كتبا أخرى كذلك تفضل. Sagt und dann الإيمان بكتب der Glaube an die Bücher. Er sagt die Bücher die Allah عز وجل auf die Anbiya auf die Propheten möge das Lob und Heil über ihnen sein herabgesandt hat. Er sagt, dass wir im Allgemeinen an all die Bücher glauben und im Besonderen an die, von denen wir wissen. Er sagt, wie etwa die Suhuf, die Blätter, die Ibrahim bekommen hat und die Tora, die Tora, die auf Mosa herabgesandt wurde und das Injil, das Evangelium, das auf Isa herabgesandt wurde und das Zabur, das Buch, das auf Dawud a.s. herabgesandt wurde und den Koran, den Muhammad s.a.w. erhalten hat. Dass wir im Besonderen an diese fünf glauben und an alle anderen, auch wenn wir ihre Namen nicht kennen und nicht wissen, was sie für einen Inhalt hatten. Nein. طبعا والموجود الآن بين أيدينا التوراة والإنجيل لكنها محرفة إنما نحن نقصد الإيمان بأصلها أنها أنزلت في الأصل على موسى وعلى عيسى أما الموجودة الآن بل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان التحريف في هذه الكتب من ذلك الزمن فلا يعني إيماننا بها أننا نصدق بكل ما هو موجود الآن من هذه الكتب لأنها حرفت وبدلت نعم sagt und dass wir an die Bücher glauben die jetzt vorhanden sind sagt wie die Tora und das Evangelium. Er sagt, natürlich, diese Bücher, die wurden verfälscht von Juden und Christen. Er sagt, was damit gemeint ist, dass wir an das Original glauben, das Allah auf die Propheten herabgesandt hat. Er sagte, dass sie verfälscht sind, in dieser Zeit ist bekannt und auch zu Zeiten des Propheten waren diese Bücher bereits verfälscht. Er sagt, und wir glauben nicht an das, was in ihnen steht, weil sie eben verfälscht sind, sondern an das Original, das Allah herabgesandt hat. Na. ثم قال ورسله الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام فنؤمن كذلك بالرسل المذكورين بأسمائهم وأخبارهم في القرآن والسنة ونؤمن بسائر الرسل عليهم الصلاة والسلام من علمنا أسماءهم وأحوالهم ومن لم نعلم أسماءهم وأحوالهم كذلك لأن الله عز وجل يقول ومن أمة إلا خلا فيها نذير وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ففي كل أمة أرسل الله رسولا وقص لنا بعضهم كما قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصصهم عليك فهناك من قص الله لنا أخبارهم وأسماءهم ومنهم من لم يقص لنا أخبارهم وأسماءهم فعلى كل حال نؤمن بكل هؤلاء الرسل ولا نفرق بين أحد من رسله عليهم الصلاة والسلام لا نفرق بينهم في الإيمان بهم فإنا نحن المسلمين نؤمن بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام ولا نفرق كما يفرق أهل الكتاب واليهود الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ويؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعضهم كما قال الله عز وجل وأخبر عنهم قالوا وقالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض لكن هذه الأمة تؤمن بسائر الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا من صميم عقيدتنا ولله الحمد. Sagt, und dann der Glaube an seine Rasul, der Glaube an die Gesandten von Allah, dass wir an alle Gesandten glauben, alle Propheten und Gesandten, an ihre Namen und an ihre Geschichten und das, was über sie berichtet ist im Koran und in der Sunna, dass wir an die glauben, die Allah erwähnt hat und die im Koran und der Sunna erwähnt sind, im Besonderen und im Allgemeinen, an alle Propheten und Gesandten, wie Allah im Koran gesagt hat, وَإِن مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَفِيهَا نَذِيرٌ, und es gebe keine Umma, die nicht einen Warner erhalten hat, zu der nicht ein Warner geschickt wurde. Und Allah hat auch im Koran gesagt, مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكُ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ, er hat gesagt, zu ihnen, zu den Propheten gehören diejenigen, von denen wir die berichtet haben, und diejenigen, von denen wir die nicht berichtet haben, dass wir an alle sie glauben und dass wir zwischen den Gesandten keinen Unterschied machen, sondern an alle glauben, dass nicht wie die Juden und die Christen, die an einige Propheten glauben und andere leugnen und die an einen Teil der Schrift glauben und an einen anderen Teil nicht, wie Allah Ta'ala im Koran über sie berichtet hat, dass sie gesagt haben, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd, wir glauben an einen Teil und wir leugnen einen anderen Teil. Und das gehört zu den Fundamenten unserer Aqida. Das gehört zu den Fundamenten und den Grundlagen unserer Glaubenslehre. Na. والرسل أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. Und er sagt, und der erste der Rasul, der erste der Gesandten ist Nuh عليه السلام, möge das Heil auf ihm sein. Und der letzte ist Muhammad صلى الله عليه وسلم. نعم. أما آدم عليه السلام فهو نبي وجاء بعده من الأنبياء الكثر أيضا. Er sagt, was Adam angeht, so war er kein Rasul, kein Gesandter, sondern ein Nabi, ein Prophet. Und nach ihm gab es auch viele andere Propheten. Rasulih wa al-yawm al-akhir, kadhalika min arkan al-iman, al-iman bil-yawm al-akhir, wa huwa yawm al-qiyamah. Wa al-iman bil-yawm al-akhir, yatadammanu al-iman bi-kulli ma yahsul lil-abdi ba'da mawtihi. Yani min al-qabr wa ma ba'dahu, kullu dhalika dakhilun fil-iman bil-yawm al-akhir, fayu'minu al-abd بكل ما ورد في الكتاب والسنة من أحوال القبر وما بعده من البعث والنشر والحشر والميزان والصراط والجنة والنار وحوض النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأخبار المتعلقة بيوم القيامة. نعم. Sagt, und الإيمان باليوم الآخر, der Glaube an den letzten Tag, an den Tag der Auferstehung, dass man an alles glaubt, was berichtet und überliefert ist im Koran und der Sunna, über die Ereignisse am Tag der Auferstehung, über das, was im Grab geschieht und danach, am Tag der Auferstehung, an alles, was darüber erwähnt ist, über Al-Hashr, die Versammlung der Menschen, und über Al-Nashr, die Wiederauferstehung der Menschen aus ihren Gräbern, und über Al-Mizan, über die Waagschale, in der die Taten der Diener gewogen werden, und über Sirat, die Brücke, über die die Menschen gehen, die über dem Höllenfeuer geschlagen ist, und über Al-Jannah und Al-Nar, das Paradies und das Höllenfeuer, und alles, was im Koran und der Sunna über den Tag der Auferstehung erwähnt ist, dass man an all dies glaubt. Na. وهذا الركن نجده كثيرا يقترن بالإيمان بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي القرآن نجد أيضا يقترن هذان الركنان كثيرا، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يجعل الإنسان مستعدا ويحرص على العمل الصالح، لأنه يوقن أن هناك حساب وجزاء وجنة ونار. أما الذين ينكرون هذا الركن وهو اليوم الآخر فإنهم يحرصون على الدنيا لأنهم يعتقدون أنه لا فرصة للتمتع إلا في هذه الدنيا. Er sagt, und wir finden, dass oft diese beiden Säulen, der Glaube an Allah und der Glaube an den Tag der Auferstehung, zusammen erwähnt sind und gepasst sind im Koran und der Sunna. Wie der Prophet gesagt hat, man kann nicht umminu billahi wa liyawm al-akhir, wer an Allah und an den letzten Tag glaubt. Und genau im Koran finden wir das. Und der Schiff sagt, der Grund dafür ist, dass derjenige, der an Allah Azzawajal glaubt und an den Tag der Auferstehung glaubt, derjenige, der an den Tag der Auferstehung glaubt und der davon überzeugt ist, dass es eine Abrechnung gibt und Paradies und Höllenfeuer, dass dies ihn bereit machen lässt und sich vorbereiten lässt auf diesen Tag. Im Gegensatz zu denjenigen, die nicht an Allah glauben, die bereiten sich auch nicht auf diesen Tag vor, weil sie nicht an diesen Tag glauben. Ja. وآخر أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره فالعبد يؤمن بأن ما يصيبه من خير أو شر إنما هو بقضاء الله وقدره والواجب على العبد حينما يحل به الضراء والمصائب أن يصبر وإذا حلت به النعم والخيرات أن يشكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن فالعبد يعلم أن كل خير وشر نعم كله من الله عز وجل قل كل من عند الله كما قال سبحانه وتعالى قل كل من عند الله يعني الخير والشر كله من الله سبحانه وتعالى فعلى العبد أن يؤمن بذلك وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه ويعلم أن الله حكيم فيما يدبر في عباده فلا يجزع ولا يسخط ولا يعترض بل يكون مسلما أمره لله عز وجل صابرا محتسبا. Und der letzte dieser Arkan, der letzte dieser Säulen des Glaubens ist der Iman bil Qadar, der Glaube an die Vorherbestimmung, Khairi wa Sharri, des Guten und des Schlechten. Dass man daran glaubt, dass alles, was geschieht, durch die Vorbestimmung und die Entscheidung von Allah Azza wa Jal geschieht. Das Gute und das Schlechte, alles, was einem Menschen zustößt. Und dass man geduldig ist, wenn einem Schlechtes widerfährt und dankbar ist, wenn einem Gutes widerfährt. Wie der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat, wie verwunderlich ist doch die Lage, die Situation des Mu'min, des Gläubigen. Er sagt, an amruhu kullu lahu khair. Er sagt, alles, was ihm geschieht, ist gut für ihn. Er sagt, in asabathu dharra'u fa sabar kana khairan la, wa in asabathu sarra'u fa shakar kana khairan la. Er hat gesagt, wenn ihm Schlechtes widerfährt und er geduldig ist, ist es gut für ihn. Und wenn ihm Gutes widerfährt und er dankbar ist, ist es gut für ihn. Und sagt, wa laysa dhalika illa lil mu'min. Und dies hat nur ein Gläubiger, dass alles, was ihm passiert, dass er dies für ihn Gutes ist. Er sagt, dass man also daran glaubt, dass alles, was geschieht, von Allah Ta'ala ist. Und dass man daran glaubt, dass was einem geschieht, ihm nicht verfehlen sollte. Und dass was einem verfehlt hat, ihm nicht zustößen sollte. Wie Allah im Koran gesagt hat, قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Sag, alles ist von Allah. Und darum soll man, soll ein Gläubiger, wenn ihm Schlechtes widerfährt, nicht beleidigt sein und wütend sein, sondern er soll zufrieden sein und geduldig sein mit dem, was Allah für seine Diener vorbestimmt hat. Und daran glauben, dass Allah Ta'ala Hakim ist, dass Allah Ta'ala in seinen Entscheidungen weise ist. Na. طيب قبل أن ننتقل من أركان الإيمان و فاتني أن أقول فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أننا نؤمن بها بلا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل، نؤمن بها ونثبتها لله سبحانه وتعالى ولا نشغل عقولنا في معرفة حقيقتها، وإنما نؤمن بها كما جاءت ولا ننفيها ولا نشبه الله بخلقه. تفضل. Ist mir noch etwas entgangen, sagt der Sheikh, beim Glauben an Asma wa Sifat, beim Glauben an die Namen und Eigenschaften von Allah, dass wir an sie glauben, sagt er, ohne Tashbih, dass wir an sie glauben, ohne die Namen und Eigenschaften von Allah mit denen seiner Geschöpfe zu vergleichen und ohne Ta'wil, ohne dass wir sie interpretieren und ihnen eine Bedeutung geben, die im Koran des Sunnah nicht erwähnt ist, und ohne Ta'til, ohne dass wir diese Namen und Eigenschaften von Allah Ta'ala leugnen, sondern dass wir so dann glauben, wie es im Koran des Sunna erwähnt ist. Nein. نواصل إذن أسباب النجاح والفلاح في الآية في السورة الكريمة قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والعمل الصالح من صميم الإيمان ومن حقيقة الإيمان لأن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح نعم sagt und dann machen wir weiter mit den Gründen dafür dass man erfolgreich und errettet, dass man erfolgreich ist und errettet wird. Allah Ta'ala hat gesagt, إِلَى الَّذِينَ آمَنُوا außer diejenigen, die glauben, sagt, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ sagt, und diejenigen, die Rechtschaffenes tun. Er sagt, und الْعَمَلُ الصَّالِحِ die rechtschaffenen Taten gehören zum Glauben und gehören zum zur Wirklichkeit des Glaubens. Er sagt, denn der Glaube ist, wie wir wissen, اعتقادٌ بالقلب وقولٌ باللسان وعمل بالجوارح. Sagt, das ist die Verinnerlichung im Herzen, die Überzeugung im Herzen und die Aussage der Zunge und die Taten der Körperteile. All dies gehört zum Iman, zum Glauben dazu. Na. يعني بعض الناس يقول أنا مؤمن وقلبي نظيف ولا يعمل وهذا يعني دعوة باطلة. الإيمان ليس بالدعوة وإنما بما يثبته وما يصدقه وهو العمل. وكما نقل عن الحسن البصري إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل نعم Er sagt, und das, was einige Menschen sagen, die sagen, ich bin ein Gläubiger, weil mein Herz rein und sauber ist, sagt er, das kann nicht sein, sondern der Glaube ist nur da, wenn auch die Taten da sind, die diesen Glauben bekräftigen und die beweisen, dass dieser Glaube wahr ist. Er sagt, wie das von Imam al-Hasan al-Basri, möge Allah seinen Erbarmen, überliefert wurde, dass er gesagt hat, der Imam ist nicht durch Wunschdenken, dass man sich einfach wünscht, dass man gläubig ist, sondern er sagte, وقر في القلب وصدقه العمل. بارك الله فيكم. sondern das ist das ما وقر في القلب das was im Herzen verankert ist und was durch die Taten zur Wahrheit erklärt wird und bewiesen wird. نعم. نعم وعمل الصالحات والعمل الصالح ما كان خالصا لله عز وجل وكان موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو العمل الصالح لا بد من هذين الشرطين. أن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى لا يريد به شيئا من الدنيا ولا رياء ولا سمعة وأن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني عنده دليل وحجة في هذا العمل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم sagt und العمل الصالح die geschaffenen Taten sagt das ist das was خالص لله ist was man aufrichtig nur für Allah alleine tut, موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم, was der Rechtschreitung des Propheten صلى الله عليه وسلم entspricht. Dass man also, wenn man etwas tut, es nicht tut, um bei den Menschen anzugeben oder Ansehen zu erhalten oder bei den Menschen bekannt zu werden. Und dass, wenn man etwas tut, man dafür einen Beweis hat aus der Sunna, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم es getan hat. Sagt, diese beiden Bedingungen, die müssen unbedingt vorhanden sein. Al-Ikhlas und die Aufrichtigkeit und dass man dem Prophet ﷺ dahin folgt, sonst ist das keine rechtschaffene Tat. Nein. وجاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Sagt, und es ist im Hadith القدسي erwähnt, dass Allah عز وجل gesagt hat, أنا أغنى الشركاء عن الشرك. Ich bin derjenige, der es am wenigsten nötig hat und am unbedürftigsten ist, dass man ihm etwas beigesellt. Sagt er, man ashraka ma'ya ghayri taraktu wa shirka. Sagt, wer mir jemand anders beigesellt, den lasse ich mit diesem Teilhaber, mit diesem Partner, den er mir gegeben hat, alleine. Na. فالعبادات إذن لا يجوز بل إن الأمر خطير جدا أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى لأنه وللأسف كثيرا من الناس ينتسبون إلى الإسلام وهم مثلا يتقربون إلى أصحاب القبور ويذبحون لهم ويدعونهم من دون الله عز وجل، ويظنون أنهم مسلمون في هذه الحال وهم قد خرجوا من الملة، فليحذر من يفعل مثل هذا العمل أن يقع فيه، لأنه لو مات على حاله هذه فإنه لا يفلح أبدا، نسأل الله العافية والسلامة. Sagt, also ist es sehr gefährlich, eine Form der Ibadah, eine Form der Anbetung, jemandem außer Allah Azza wa Jal darzubringen und jemand außer Allah Ta'ala anzubeten. Sagt, das ist sehr gefährlich und davor muss man sich in Acht nehmen. Sagt, denn viele von denen, die sich dem Islam zusprechen und die sagen, sie wären Muslime, sagt, beten die in den Gräbern Begrabenen an und sie opfern ihnen und sie rufen sie dem Allah Ta'ala an und sie glauben dabei, dass sie Muslime wären. Also, aber in Wahrheit sind sie vom Islam abgefallen und sind sie außerhalb des Islam. Also muss man sich davor sehr in Acht nehmen. Na. وقلنا إن العمل لابد أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون عملا صالحا، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فلا يجوز للمسلم أن يتبع أهل البدع والأهواء الذين يأتون بأعمال لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها، فليتق الله كل مسلم أن يبتدع في دين الله وأن يفتري على الله عز وجل في هذا العمل ويدعي أنه من الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد أكمل الله عليه على لسانه وبسنته هذه الشريعة، كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Sagt, und wie wir gesagt haben, ist die rechtschaffene Tat diejenige, die der Rechtsleitung und der Führung des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam entspricht. Sagt, und der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat gesagt, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Wer eine Handlung vollzieht, wer eine Sache tut, für die er keinen Befehl von uns hat, so ist diese Sache abgelehnt und zurückgewiesen. Und der Prophet hat gesagt, wa iyyakum muhdathatil umur, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. Hat gesagt, und wehe euch und den neu angeführten Dingen, denn jede Neuanführung ist eine Bid'a und jede Bid'a ist eine Irrleitung, ein Abweichung vom geraden Weg, und jede Irrleitung ist im Höllenfeuer. Sagte, also soll jeder Muslim sich davor in Acht nehmen, dass er den Leuten der Neuanführungen und der Gelüste, Ahl al-Bid'a wa al-Ahwa, folgt. Diejenigen, er sagt, und er soll sich in Acht nehmen davor, etwas Neues in die Religion einzuführen und über Allah zu lügen, dass diese Sache zur Religion gehört. Er sagt, denn die Religion und die Scharia sind vollkommen, mit dem Tod des Propheten sallam, sind sie vervollkommnet, wie Allah im Koran gesagt hat, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Also gesagt, heute habe ich euch eure Religion vervollständigt und euch meine Gunst vervollkommnet und für euch den Islam als Religion bestimmt. Na. سامحوني على التأخر في هذا البسط وهذا الشرح، لكن الله المستعان. أقول هذا الشطر من الآية الكريمة فيه صلاح النفس ويبقى إصلاح الآخرين، لأن المسلم مكلف بإصلاح نفسه وبإصلاح غيره، فلما قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فعل هذا سعى في إصلاح نفسه، ويبقى عليه أيضا واجب إصلاح الآخرين. قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن بعض الناس يظن أن الأمر المكلف به فقط أن يصلح نفسه ويكتفي بهذا، بل إنه يجب على المسلم أن يكون داعية إلى الخير، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. ولهذا قال تعالى في صفات أهل الفلاح والذين ينجون من الخسارة، قال وتواصوا بالحق، يعني يوصي بعضهم بعضا بالحق وبما جاء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يتواصون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتواصوا بالصبر كذلك كالتواصي بالصبر بكل أنواعه، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله تعالى المؤلمة. نعم. Der Schirm der Gottes, wir waren froh damit fort zu sagen. Und dieser erste Teil des Verses, diese erste Hälfte des Verses, außer diejenigen, die glauben, die Rechtschaffenes tun, sagt, das beinhaltet Salah al-Nafs. Dass man sich darum kümmert, selbst rechtschaffen zu sein und dass man selbst in Ordnung ist. Und dann hat er gesagt, wa tawasaw bil-haqq wa tawasaw bis-sabr. Und diejenigen, die sich gegenseitig zur Wahrheit und zur Geduld anhalten. Er sagt, weil es Menschen gibt, die glauben, dass es ausreicht, wenn sie selbst sich in Ordnung bringen und wenn sie selbst rechtschaffen sind. Er sagt, das ist falsch. Vielmehr muss man sich auch um die anderen Menschen kümmern, dass man ein Aufrufer zum Guten ist, dass man das Gute befiehlt und das Verwerfliche und Schlechte den Menschen verbietet. Und darum hat er gesagt, wa tawasaw bil-haqq wa tawasaw bis-sabr. Und dieses gegenseitig zur Wahrheit anhalten, dass sie sich gegenseitig das Gute befehlen und das Schlechte verbieten, und die sich gegenseitig zur Geduld anhalten. Und mit Sabr, mit Geduld, sind hier alle drei Formen der Geduld gemeint. As-Sabr ala ta'atillah, dass man darin geduldig ist, Allah zu gehorchen. Und As-Sabr ala ma'asiyatillah, dass man darin geduldig ist, von den Sünden und dem, was Allah Ta'ala verboten hat, fern zu bleiben. Und das Sabr ala aqdarillahi al-mu'lima. Und dass man geduldig ist, wenn einen die Dinge treffen, die Allah vorher bestimmt hat und die schmerzhaft für einen sind. Na. مع تنبيه الى ان الدعوه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي بل يجب ان يسلك فيها العبد مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. ويقول تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. فعلينا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن نتبع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في طريقة الإنكار وفي طريقة الوعظ. Er sagt, und worauf man hinweisen muss, dass man, wenn man zum Guten aufruft und das Gute befiehlt und das Schlechte und Verwerfliche verbietet, dass man darin natürlich dem Weg und der Führung des Propheten folgen muss. Wie Allah im Koran gesagt hat, وَدُهُ لَسَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِدَةِ الْحَسَنَةِ. Rufe auf zum Weg deines Herrn mit Weisheit und mit schönen Worten. Und Allah Ta'ala hat über den Propheten gesagt, وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظًا لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Die ungefähre Bedeutung. Und würdest du hart und streng sein, dann würden sie sich von dir entfernen, von dir flüchten, die ungefähre Bedeutung. Und der Prophet hat gesagt, die Sanftmut wird in keine Sache gelegt, ohne dass sie diese Sache schöner macht. Und sie wird von keiner Sache hinfortgerissen, ohne dass sie diese Sache hässlich macht. Also, dass man in all diesen Dingen darauf achtet, wie der Prophet es getan hat. Und dass man der Führung des Propheten darin folgt. Na. ختاما الحديث حقيقة يطول بنا كثيرا ولكن لعل الله أن يبارك فيما ذكرناه في هذا المجلس وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأنا إن شاء الله تعالى مستعد إن أردتم في موعد لاحق أيضا أن نتوسع في قضية الأمر بالمعروف عن المنكر في وقت آخر إن شاء الله تعالى وأسأل الله التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم شيخنا. ممكن تترجم لهم وأنا أغلق الخط بارك الله فيك. الله يجزيك شيخ ونعتذر شيخ على الإطالة الله المستعان. بارك الله فيك سامحوني أنا الذي أطلت عليكم بارك. لا أبدا يا شيخ أبدا نحن نعتذر. الله يوفقنا وإياكم. جزاكم الله خيرا شيخنا. وإياكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Und dann beendete der Sheikh Lugalatarim Bivan seinen Vortrag, indem er sagte, und man kann über all dies noch viel weiteres sagen, aber vielleicht genügt fürs Erste das, was wir jetzt erwähnt haben. Sagt, und was das Thema von Amr bil Ma'ruf und Nahi al-Munkar angeht, was das Thema des vom Befehlen des Guten und Verbieten des Verwerflichen angeht, vielleicht können wir das in einem weiteren Treffen etwas detaillierter behandeln. Und dann bat der Sheikh Allah Ta'ala darum, dass er uns alle zu dem befähigt, was er liebt und was ihn zufrieden stellt. هذا هو صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك